Goethe. Ah, das ist ja interessant. Und sagt mir, was du alles weißt. Ich find das auf die Dauer öde. Das siehst du mal, was der Mann gewusst hat. Auch wenn du mich Banause heißt. Ich will mit dir schlafen. Goethe hat aber auch Interesse an Frauen. Du hältst nichts von der Idee. Was soll ich noch sagen? Sex war für Goethe aber auch wichtig. Außer dass ich auf dich steh. Komm nahe. Seit gestern hast du wieder eine neue Leidenschaft. Ah ja, erzähl mal. Jetzt lerne ich über Heinrich Heine. Diese Stelle mag ich auch ganz besonders. Wie er Gedichte hat verfasst. Ich will mit dir schlafen. Richtiger Schöngeist war das. Du hältst nichts von der Idee. Der mochte die Frauen aber auch. Was soll ich noch sagen? Außer dass ich auf dich stehe. Du bist so kopfgesteuert. Was mich noch mehr anfeuert. Meine Triebe bei dir auf Gegenliebe. Ich bin erotisiert. Ich habe ein Buch von Charles Bukowski. Du, ich leih dir mal ein Buch aus. Das Reich Ranitzky sogar las. Nee, kein Schwein. Vielleicht gefällt dir dieser Schreibstil. Guck's dir doch erstmal an. Und wir spielen Szenen daraus nach. Ich will mit dir schlafen. Will mit dir schlafen. Du hältst nichts von der Idee. Du hältst nichts von der Idee. Außer dass ich auf dich steh. Dass ich auf dich steh. Außer dass ich auf dich steh. Außer dass ich auf dich steh. Außer dass ich auf dich steh. Außer dass ich auf dich steh. Außer dass ich auf dich steh.